Neulich kam der Winter ins Land. Man hat gar nicht mit ihm gerechnet. Klimaneutral. Da sperrt ich den Schrank auf, wo, komme was wolle, das gefriertauglich gewebte Einwickelgarnmaterial, das Schal, Schuh, Chapeau uns auf den Stadtstraßen schützt vor dem Kalthauch der Menschenköpfe. Ein Halsrheumatismus kriegt man nicht nur vom Grübeln. Der Nacken dient uns als Gradmesser für die Kälte des Zugs. Es dauert nicht lang, bis der Hals wechselt von starr auf steif. Da muss man frühzeitig entgegenwirken. Wenn der Wind erst im Land, fegt er rau übers Pflaster, da braucht's einen guten Stand. Da sperrt ich den Schrank auf und kramte in Winkeln. Ihr wisst schon, wo man sonst nicht gern Hirn langt. Da hab ich zwischen Schund und Schmutzmuddel und Schnulzen den Schutz verpackt, weil ich mich ohne warm und sicher fühlte allein. Da holte ich den Mantel raus, klopfte ihn ab, schlüpfte hinein und stellte mich vor den Spiegel. Jeden Tag ein Selfie. Gleich. Das bedeutet, sich selbst auf dem Laufenden sein. Da war der Kopf los. Weg, aus, vorbei. Nur keine Panik, denke ich, den finden wir schon. Wär ja gelacht. Ja, ja. Zwischen engagiert und enragiert, den ganzen Tag hypertoniert, Winkel durchwühlen, Ecken eruieren, nachschauen in Nischen, nichts. Habe ich ihn verloren? Abgefallen ist er mir wohl, lose, gelockert, entschwunden. Denn hätt eine ihn abgerissen, hätt ich's gemerkt. Da war aber, glaub ich, keine Gewalt am Werk, kein Zerren, Ziehen und Zwiebeln. Liegen lässt man sowas nicht. Oder doch? Haben wir unseren Kopf verschusselt, verbummelt, vertüdelt? Was machen wir nun? Wo kriegen wir einen Kopf zum Mantel überm Körper her? Lassen können wir es so nicht, fällt ja gleich auf. Wir müssen einen finden, der zum Rest passt. Wie soll das ausschauen? Rund muss er sein, ohne Ecken und Kanten. Soll ja nicht stören, nicht auffallen, blöd. Schwarz soll er sein, selbiger Grund. Neon ist nicht unser Ding. Matt könnte er sein. Vom vielen Gebrauch glänzt er bald sicher Patina allein. Amazing surface must have used look. Ein Druckkopf vielleicht, der schön und schnell schließt. Der wehrt sich nicht lang, man muss nicht viel anpassen, einfädeln, durchösen. Der reagiert sofort. Mit genug Kraft ist er mit einem Klick zu. Braucht man nicht mal zwei Hände. Aber es passt nicht so recht. Der Druck ist zu laut. Wir mögen's, wenn sich's geräuschlos schließt. Geschickt sind wir ja. Gespür in den Fingern ist da kein Zeichen von Glieder, Gelenk, Gichtschwierigkeit. Kein Dupuytren-Renault-Quervin-Syndrom. Kein Dupuytren-Renault-Quervin-Syndrom. Nur kalt sind die Hände oft, taub über Nacht. Mit Auf- und Zugköpfen bleiben sie in Bewegung. Einen runden, mattschwarzen Kopf mit sechs Löchern zum Ein- und Ausfädeln. Ein siebtes gibt Sinn. Wo kriege ich ihn her? War da keiner im Futter? Ersatz? Vielleicht haben wir irgendwo einen übrig. Im Nähzugkasten ein Gratisexemplar? Nein, aber im Keller, ihr wisst schon, in einer Kiste liegt noch ein altes Kleid. Das haben wir aussortiert, weil's uns zu eng. Wegwerfen konnten wir's leider SammlerIn nicht. Der Stoff ist noch gut, da ist viel Erinnerung drin verwoben. Nur der Schnitt ist veraltet, das trägt heute keine R mehr auf. Da hängt noch ein Kopf dran, den keine R mehr braucht. Das ziehe ich heraus. Wie bringt man den Kopf an? Fest, sicher, halt? dass er nicht wieder fehlt, fällt herab. Was braucht man für Werkzeug? Wie tief sticht die Nadel? Wie stark muss der Faden? Soll er vielleicht rot? Wer hat uns das Nähen gelernt? Flick, Stopfen, Strumpf. Mit stumpfen Spitzen gegen plastische Kunsthüte auf zarten Kuppen. Ein Talent allein hilft uns wenig. Eine Bildung tut Not. Doch den Kopf vom Kleid abschneiden, um ihn an den Mantel zu schneidern, will mir nicht von der Hand. Bevor ich mich vertue und's nicht richtig hinkrieg, der Kopf schwer fällt übern Boden und das Bett rollt, wo keine R hinkommt. Da liegt noch einer, ich weiß, der ist aber zu klein. Lass ich den Kopf dran und zieh das Kleid an. Unterm Mantel merkt man's vielleicht nicht, dass passen und hineinpassen zwei verschiedene Maßangaben sind. Was für ein Fetzen. Verwaschen und zerrissen. Karektisch. Wo es nicht spannt über Bauch, Beine, Brust, leiert's aus. Der Kopf sitzt nicht schlecht, wenn auch nicht sicher. Den müsst man verstärken. Haben wir noch ein grünes Tuch? Bestimmt hält er nicht lang. Irgendwas, sagt das Spiegelbild, stimmen nicht recht. Kleid, Kopf und Mantel seien nicht genau eins zu eins ganzes Ich. Das Schlimmste ist nicht, wie es heute aussieht, sondern an was sich der Kopf mich erinnert. Alte Zeit, wo alles schwer, müßig und leid. Es hilft alles nichts. Das Kleid muss jetzt weg, mit dem Kopf kommt zusammen in einen Wegwurfsack. Und nicht mehr hinunter in diesen Keller. Pfeil. Hinaus in die Tonne schmeißen wir das. Doch bevor wir da raus können, brauchen wir einen gescheiten Kopf und keinen vom Straßenrand mehr aufgelesen, nichts reduziert oder gut schein wie günstig. Schluss mit der Meskinerie. Wir brauchen eine Kundenkarte, um unsere Vorteile genießen zu können. Ich bitte dich, was? Ja, nein, stimmt, hast du recht. Bloß keine Massenware, uns interessiert nur, was L imitiert. Wir kaufen Qualität, exklusiv, Luxusobjekt. Ja, sind wir denn eine Mörderpuppe? Vielleicht doch lieber Oldschool. Bastel, bastel. Malen, falten und kneten. Das haben wir doch immer so gerne gemacht. Und dann sieht's aus wie selbstgemacht, gekonnt bis gewollt. Suchen wir doch den alten Kopf wieder? Gehen wir hinaus, laufen die Wegstrecken ab? Alle die Jahresgänge? Vielleicht hat ihn schon jemand, ein Josef, gefunden, mitgenommen und aufgesetzt. Vielleicht wurde er überfahren, als Fußball benutzt, in ein Netz gekickt. Vielleicht liegt er, bis wir einmal an die Verlust-Verlier-Stelle kommen, längst im Lande des Lost and Found. Ich nähe einen Kopf an den Mantel, damit's nicht auffällt, dass da ein Körper lose wankt durch die Welt, der nicht weiß, wohin. Sieben Sinne gebe ich ihm zum Gespür. Immer ein bis zweimal mehr als nötig. Wer weiß, ob der Leib das, wenn er sich's aussuchen könnt, hätte gewollt. Der hat doch im Tasten genug. Ich nähe einen Kopf an den Mantel, fragt mich nicht, woher ich den hab. Er passt wunderbar zum Körper unterm Umhang, wenn man davon ausgeht, dass Minus und Plus zusammengehören. Nur unter uns, ich habe ein paar Bücher ausgelesen, in Wasser geweicht, zusammengekleistert, gekugelt so gut wie es geht. Ganz rund wird's nicht. Natürlich ist's feuergefährdet, das sind wir nun mal. Attestiert traumatisiert. Wir halten uns besser mit Abis. Aggression, Wut und Plus. Zorn zurück. Entzünden darf's nicht. 2, 3 Schwarzstriche und Plus. Silbersträhnen, so soll's gehen. Luftig, locker Plus. Und leicht ist mein neuer Kopf. Gut gefüttert, drauf geb ich Acht. Wissenschaftsmacht. Doch kaum ist der Kopf dran, hab ich den Mantel an, redet er mir was hinein. Ich soll aus'm Fenster schauen, draußen der Himmel wär blau, was ich den Wollsack bräuchte. Umgang statt Umhang. Und außerdem einen Eins. Kopf wie er würde nicht an Krägen vernäht, sondern just in a second extra haftstark mit dem Hals verklebt. Eins. Ein Mantel, man schaut kaum, reißt schnell mal entzwei, da baumle der Kopf am Kragen herab. Gescheiter wär's, wir trügen ihn selbst. Der Kopf ist nicht dumm, seh ich den Himmel an, seh ich, wie recht er hat, ganz schön schlau. Blau, vielleicht kommt noch ein und Frühling. How unexpected. Der letzte war schlampig und Plus. Grau, wenn ich mich trau. Jahrelang haben wir Pandoras B-Punkt tief hinten unten im Schrank verschlossen. Stell dir vor, wir merkten beim Rausholen Plus. Und Öffnen, es war gar nichts drin. Also zieh ich den Mantel aus, trenne den Kopf ihm ab, kleb ihn mir auf. Sieht nicht schlecht aus. Jetzt brauchen wir noch einen Überanzug. Ich hol uns die Schuhe für Schnelllauf und 4 bis 5 Teile Funktionsmaterial. Schuhe, Wolle, ich komme. Wenn wir uns zügig bewegen, brauchen wir auch keinen Stehkragen, nur ein Eins. Tuch, das den Atem uns schützt und Eins. Einen für den Kopf. Kühl bleibt nur die Stirn. Der Rucksack natürlich Survival Extreme. Fall. Das nenne ich Ausrüstung. Alles scheint sicher, tüchtig, perfekt. Da pochen schlagartig Blutader dem Kopf beide Schläfen, schwindelt uns der was vor. Die Stirne ganz faltig, die Wangen so blass, die Schatten schwarz unterm Lid. Ich muss ihn kurz halten, sanft massieren, einölen vielleicht, damit, was noch riesig, schon bald geschmeidig. Was hat er denn jetzt? Da schüttelt der Kopf sich. Er würde ja mitgehen, gar kein Problem. Aber es wäre vielleicht Raukopf. Endlich die Zeit für ein Spazierlustwandelkleid. Unsere Lederhaut, meint er, als ob er uns kenne, sei genug gegerbt und Plus. Bereit für den Wind in der Welt. So schlau er auch ist, für klug halten wir ihn nicht. Wir schütteln Plus. Und ziehen, anspannen und Plus. Lockern. Ja, nein, der sitzt fest. Den verlieren wir nicht. Den Kopf reißt uns keine R mehr ab. Nun gut, hab deinen Willen. Im Schrank hängen ja auch aus Gewänder. Eins werfen wir über, es fällt uns ganz leicht. Vielleicht ist der Kopf doch ganz gescheit. Wir packen die Tasche, schlüpfen in Schlappen, so schlieren, schlenz, schläufern wir durch die Welt. Der Kopf ist zufrieden, heut wär so ein Eins. Tag. Wir nicken uns zu. Nun gut, lieber Kopf, bleib mir erhalten, haftbar und Plus. Treu, wenn ich dir schon nachgebe, nachgehe. Wie soll's anders sein? Ein Eins. Sturkopf zum Starrhals, so muss's sein. Denn mal los, lieber Trotz, denn man trau.